Norddeutscher Rundfunk, NDR3. Liebe Hörspielfreunde, in einer Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1966 senden wir jetzt ein Hörspiel von Erasmus Schöfer mit dem Titel Heimsuchung. Unter der Regie von Raul Wolfgang Schnell sind Hermann Schomberg und Margot Leonhardt zu hören. Still jetzt! Bitte schön, treten Sie näher. Entschuldigen Sie den bedrohlichen Empfang. Kein Wort, ich weiß Bescheid. Jawohl, ich bin Professor Heinrich Schulze. Na, nur herein. Ihr Besuch freut mich außerordentlich. Ein frisches Leben in unserer Abgeschiedenheit ist immer willkommen. Hier durch, bitte. Seit Monaten leben wir allein. Gäste sind da kostbar. Unsere einzige Unterhaltung sind diese. Sie sehen's ja. Am besten auf Zehenspitzen. Und keine rasche Bewegung, kein Wort. Oh, jetzt sind Sie auf einen getreten. Warten Sie, ich kehre Ihnen eine Bahn. Das ist ein besonders weicher Spezialbesen. Ich sehe es nicht gern, wenn welche zertreten werden. Obwohl es eigentlich nichts ausmachen sollte. Es sind ja genug da. Ich denke, wir setzen uns auf den Balkon. Es ist kühler draußen und der Wind wird unser Gespräch erleichtern. Dazu sind Sie doch gekommen, habe ich recht? Ein wenig einseitig wird es notgedrungen sein, aber wir werden uns verstehen. Wollten Sie sich auch im Haus umtun? Besser, ich weihe Sie erst in unsere Verhältnisse ein. So, nun macht mal Platz hier. Still jetzt. Der Herr ist unser Gast. Deutliche Sprache verstehen Sie am besten. Ich lasse mich nicht von Ihnen einschüchtern. Mich kennen Sie, muss ich dazu sagen. Bitte schön, Ihr Sessel. Machen Sie es sich bequem. Von dort haben Sie die beste Aussicht auf unseren schönen Wald. Hier ist auch ein halbwegs unbenutztes Kissen. Meine Frau hat es mit Plastik überzogen. Nicht so angenehm am Gesäß, dafür eierabweisend. Sie bemüht sich, meine kleinen Erfindungen für den Haushalt auszuwerten. Leider liegt da noch viel im Argen. Apropos, vielleicht sollte ich Lena rufen. Wenn sie ihre Ankunft bemerkt hätte, wäre sie vermutlich längst hier. Sie ist es, die immer wieder nach Besuch Ausschau hält. Rein versessen ist das Frauenzimmer darauf. Mich wundert, dass Sie ihr entgangen sind. Ich habe sie sofort bemerkt. Sie fragen sich, wie? Sehr einfach, mein Meldesystem. Mir wird jede Annäherung eines Fremden rechtzeitig offenbar. Das sollte Sie nicht erstaunen, dieses Haus birgt größere Überraschungen. Und Sie können gern alles erfahren, was Sie wissen möchten. Sagen wir, fast alles. Mir liegt an Anteilnahme. Ich brauche Menschen. Es ist keine Schande, das einzugestehen. Aber führen Sie erstmal diese Ohrenpropfen ein. Na, kommen Sie zurecht. Und das hier sind Atemsiebe für die Nase. Oder die Totalmaske. Ich gebe zu, es ist keine ideale Konstruktion, klemmt leicht. Es ist auch schwierig, sie aufzusetzen, ohne dass eine mit hineinschlüpft. Ich arbeite noch an Verbesserungen, aber die Hände sind mir gebunden. Ich bekomme kaum Materialien. Wie soll einer da erfolgreich tätig sein? Es tut mir leid, dass ich Ihnen vorläufig nichts Besseres bieten kann. Jedenfalls dürfen Sie sich nicht hastig bewegen. Überhaupt, je mehr Bewegungen Sie machen, je stärker reizen Sie sie. Das ist eine alte Erfahrung. Bleiben Sie ruhig sitzen. Dann verlieren Sie bald das Interesse an Ihnen, wenigstens die meisten. Einige sind immer darunter. Jungtiere, die wollen es ganz genau wissen. Sehr menschlich letzten Endes. Neugierde. Übrigens gewöhnt sich die Haut schnell an das Gefühl. Es ist wie ein leichter Kitzel, dies Trippeln ihrer Füße auf der Epidermis, würde ich sagen. Reibt man sich mit Fleischsaft ein, ihre Lieblingsspeise, dann versammeln sie sich zu Hunderten. Und das leichte Stampfen ihrer Saugnäpfe wirkt wie eine Massage. Meine Frau macht sich diesen Umstand gelegentlich zunutze. Kosmetik. Sie stechen nur in Notlagen, haben im Grunde ein gutmütiges Temperament. Man darf sie nicht belästigen. Das ist die einzige Verhaltensmaßregel, die ich zu geben habe. Ach, schön. Mittagssonne, nicht wahr? Ich liebe diese Stunde. Als Sie vorhin zur Tür kamen, dachte ich, Sie seien vielleicht so etwas wie ein Märchenprinz. Eine moderne Version davon, der das verwunschene Schloss erlösen will. Die Idee soll in manchen Köpfen spuken, seit bekannt wurde, was bei uns los ist. Viele Verleumdungen dabei. Schon ein paar Mal hat sich so ein trauriger Ritter zu uns gefunden. Sollen Sie, ich halte niemanden ab. Aber Sie, junger Mann, machen zweifellos keinen versponnenen Eindruck. Stehen mit beiden Beinen auf der Erde. Gratuliere. Als gäbe es hier eine Prinzessin zu gewinnen. Meine Frau würde sich amüsieren. Nein! Nein, schnell ausatmen! Jetzt haben Sie sie zerbissen. Mein Gott, das tut mir leid. Ich habe Sie gewarnt, nicht den Mund zu öffnen. Na, man braucht eine höchst komplizierte Atem- und Sprechtechnik. Wochenlange Übung. Woher sollen Sie die haben? Zum Glück ein Weibchen. Spucken Sie den Kadaver nach draußen, die Angehörigen beseitigen ihn. Hart, wenn man Neugier mit dem Leben bezahlen muss. Sehen Sie, ich fange so einer vorwitzigen Burschen notfalls sofort auf und spucke ihn aus. Da, schon weg. Hat es nicht mal übel genommen. Sie tragen es mit Fassung. Das nenne ich gute Miene gemacht. Ist mir anfangs auch passiert. Dieses Krachen des Panzers schneidet einem ins Herz, ich weiß. Sie haben noch ein Bein zwischen den Zähnen. Darf ich Ihnen behilflich sein? Oder nehmen Sie meinen Spiegel. Ich denke, Sie können jetzt einen Cognac vertragen gegen den Geschmack. Moment. Lena! Lena, wir haben Besuch! Ein Herr ist gekommen! Schau mal runter, bring einen Cognac mit, er hat eine zerbissen. Jetzt bin ich gespannt, was sie sagt. Sie wird ärgerlich sein, dass ich sie empfangen habe. Ah, da kommt sie schon. Na, langsam doch, er läuft nicht weg. Wie ist denn das möglich? Sie müssen sitzen bleiben. Höflichkeit bei uns ist Luxus. Das ist meine Frau. Das ist schrecklich. Wieso so schrecklich ist es noch aufgegangen? Wie sind denn hier hereingekommen? Vielleicht hast du einen Mittagsschlaf gehalten. Ich habe diesmal so aufgepasst. Lena, fass dich doch. Hast du den Cognac? Der Herr hat eine zerbissen. Cognac? Wie zerbissen? Mein Gott, da hat mein Mann nicht aufgepasst. Sie müssen den Mund... Habe ich dem Herrn sofort gesagt, es ist beim Lachen passiert. Ein Weibchen. Na, sonst säße er wohl kaum hier. Ich hole ihn, eine kleine Sekunde. Ach, Sie dürfen das nicht übel nehmen. Jede Frau hat ihre Allergien, was will man machen? Ich nehme das gern in Kauf. Sie ist mir unentbehrlich bei meinen Forschungsarbeiten. Hier ist er. Nehmen Sie einen kräftigen Schluck. Vorsichtig, durch die Zähne ziehen. Spüren Sie aus. Ich weiß, der Geschmack ist scheußlich. Erstaunlich, wie Sie unsere Trinktechnik erfassen. Als wäre es gelernt. Das nenne ich eine vielversprechende Begabung. Sie werden zweifellos auch das Sprechen schneller lernen. Schenkt mir auch einen kleinen ein. Auf Ihre Zukunft. Vielen Dank, aber ich bin nicht angezogen. So kann ich mich unmöglich unter Menschen setzen. Sie müssen mich ein paar Minuten entschuldigen. Mein Mann wird Sie wohl inzwischen unterhalten. Auf seine Weise. Unterhalten. Ja, das kann nur eine Frau sagen. Diese seltsame Inkonsequenz des weiblichen Geschlechts. Einmal gibt sie vor, hier wäre die Hölle, und dann tut sie, als sei es ein Zirkus, über den man sich unterhalten kann. Ein Mann wie Sie ist natürlich an objektiver Information interessiert. Für Sie zählen nicht Emotionen, sondern Fakten, und die sollen Sie haben. Die Herkunft unserer Haustiere, und Sie lächeln. Gewiss sind sie nicht im eigentlichen Sinne zahm. Aber von Domestikation kann man getrost sprechen. Mich kennen sie jedenfalls genau. Gebrauchen wir also vorläufig diese nicht unsinnige Bezeichnung Haustiere. Ihre Herkunft. Ja, da bin ich allerdings auf Vermutungen angewiesen. Sind sie Insektenkundler? Sie zucken die Achseln, demnach nicht. Gleich viel, Laien sind meist aufgeschlossener als Fachleute, wenn es gilt, Neues in den Blick zu fassen. Ich nehme sie als Mensch. Der Mensch als solcher ist etwas Großartiges, wenn er unverdorben ist. Das kommt bei uns zwar selten vor, aber ich setze es bei jedem voraus. Mein Prinzip bis zum Beweis des Gegenteils. Nur zu Ihrer Information. Wissen Sie, mir hat die Entomologie manchen Aufschluss gegeben. Ich besitze eine in Jahrzehnten aufgebaute Spezialbibliothek dieses Gebietes. Aber angesichts des absolut neuartigen Phänomens versagen die Herren Kollegen. Man bleibt auf die eigene Intelligenz und Beobachtungsgabe angewiesen. Bitte trinken Sie. Obacht, Na, jetzt lass den Herrn wenigstens einen Schluck in Ruhe trinken. So aufsässig sind Sie, meistens nur anfangs. Eine wahrhaft sokratische Neugier. Vor einem Jahr war's. Pfingstmontag, genau. Ich lag auf der Veranda. Hier, mit dem Blick zum Wald, erlaubte mir ein kurzes Schläfchen in der Sonne und erwachte von einem Rauschen, anders als der Bach. Es war nichts zu bemerken, was mich hätte beunruhigen können. Das satte Maigrün des Waldes, das Schindelbraun dieser Mauer, alles warm und vertraut, wie es jetzt vor ihnen liegt. Doch plötzlich sah ich, oder vielmehr, es wurde mir unvermittelt klar, dass die Luft sich bewegte. Äußerst unruhig, wie soll ich sagen, quirlig, zappelig. Keine wissenschaftlichen Ausdrücke, aber anschaulich, nicht wahr? Haben Sie schon mal ein Bienenvolk gesehen, das ausschwärmt? Die Luft um unser Haus flimmerte. Ich konnte keine Einzelheiten erkennen. Es war wie ein Schatten. Dann verdichtete sich die Bewegung unter dem Dach. Gleichzeitig wurde das Rauschen noch stärker. Ein unheimliches, betäubendes Brummen. Und plötzlich erkannte ich die Tiere. Hunderte von schwirrenden Lebewesen, unzählbar, besonders konzentriert am Ende der Dachtraufe, da oben, wo auch jetzt so starke Turbulenz herrscht. Der Tag hat mein Leben geändert. Das kann ich heute ohne Übertreibung feststellen, wenn ich auf das vergangene Jahr zurückschaue. Warum ich das sage? Vielleicht, um Ihnen einen Weg zu zeigen. Ihre Gegenwart beweist, dass Sie Interesse für unsere Probleme haben. Sie sollen wissen, dass der erste Eindruck nicht von Dauer ist. Übrigens, wenn Sie sich Notizen machen wollen, bitte. Alles, was ich Ihnen mitteile, dürfen Sie benutzen. Sollen Sie benutzen. Obwohl Sie nicht von der Presse sind, das habe ich schon gemerkt. Ich gebe Ihnen gerne Bleistift und Papier. Doch, nehmen Sie, schreiben Sie. Arbeitsunterlagen sind unentbehrlich. Selbst das beste Gedächtnis ist nicht unfehlbar. Da. Und da. Und oben. Und neben Ihrem Kopf. Weg. Fort in den Wald. Haben Sie mehr als einen Husch von einem Ort zum anderen bemerkt? Mehr ahnen als sehen muss man die blitzschnellen Bewegungen. Wenn Sie in der Luft stehen oder sich niederlassen, dann erst sind Sie sichtbar da. Fangen kann man sie nur unter besonders günstigen Umständen. Die Männchen, meine ich, sie springen förmlich von ihrem Platz weg. Passen Sie auf. Hoppla! Weg war er. Und immer in eine unvorhersehbare Richtung. Ah, intelligent. Da muss man froh sein, wenn einem ein Leichnam zum Sezieren in die Hände fällt. Einige habe ich präpariert. Nicht leichten Herzens. In solchen Augenblicken gerät der Wissenschaftler Schulze mit dem Menschen Schulze in Konflikt. Es bleibt immer barbarisch, ein solches Lebewesen zu zerstückeln. Ich habe mir den Sinn für die Schönheiten der Natur vom Kind auf bewahrt. Meiner Frau geht dieser Sinn leider völlig ab. Sie würde die Tiere am liebsten... Nehmen Sie mal den Stöpsel raus, man soll das nicht laut sagen. Sie würde sie am liebsten ausrotten. Fatal, dieser versteckte Hang der Frauen zur Brutalität. Natürlich dulde ich solche Neigungen nicht. Ausgeschlossen. Die Traube. Ich sehe sie noch vor mir, lebendig in der Sonne schillernd. Herrliches Bild. Ehrfurcht gebeten schon damals. Ich nehme an, dass sich in ihr eine Art Leittier verbarg. Vielleicht eine überhaupt nicht konkretisierte geheime Intelligenz. Nein, diese Annahme ist keine Fantasterei. Ihr Wirken zeigt sich häufig. Existenz ist nicht an Sichtbarkeit gebunden. Manchmal fühle ich fast körperlich die zentrale Steuerung in allen Bewegungen der Tiere. Meine Erkenntnisfähigkeit reicht zurzeit noch nicht hin, aber ich gebe nicht auf. Ich forsche weiter und ich hoffe zugleich. Auch auf Sie. Umsonst haben Sie uns nicht aufgesucht. Ich habe das Gefühl, wir werden uns näher kommen. Zigarre? Bitte schön. Ich rauche selten, es stört die Weibchen bei der Eierablage. Hier draußen schadet es weniger. Der Abschneider, sie beißen ab, praktisch. Streichhölzer, haben Sie vielleicht Feuer bei sich? Langsam anzünden. Danke. Schauen Sie, wie ärgerlich die stattliche Matrone guckt. Sie sucht eben eine Ritze zur Eierablage. Nein, nein, nein, nicht der Blaue. Das ist ein junger Bulle. Natürlich, wie soll sie es wissen? Die Männchen erkennt man am Stachel. Da, die Gestreifte, die so unruhig die Fühler fächelt. Schön wie ein Kolibri, was? Und da die Legeröhre an dem gepanzerten Hinterleib. Der hält was aus. Sie müssen kräftige Zähne haben, den mit einem Biss zu zermalmen. Komm, komm, komm, komm, komm, reg dich nicht auf. Wir blasen den Rauch nach draußen. Sie dürfen das nicht zu ernst nehmen. Diese trächtigen Muttertiere sind sensibel. Sehen Sie, schon hat sie eine passende Stelle gefunden. Gleich geht's los. Alle 4 Wochen sind sie schwanger, durchschnittlich. Ein fruchtbares Leben, da kommt man nicht mit. Und stellen Sie sich vor, das kopuliert immer erst in der Dämmerung. Soll man daraus auf Schamgefühl schließen? Ja, diesem neuartigen Wesen ist alles zuzutrauen. Tja, neuartig. Das sagt sich so hin. Wie sie entstanden sein mögen? Ich muss zugeben, nicht allwissend zu sein. Ich habe mehrere Hypothesen entwickelt. Mutation einer inländischen Spezies unter dem Einfluss eines radioaktiven Schocks. Oder zufällige Kreuzung zweier Art verschiedener Tiere, die einen derart stattlichen Bastard ergeben hätte. Doch ich gebe der Annahme den Vorzug, dass ein solches Volk schon lange unerkannt in den südamerikanischen Urwäldern lebte und nun erst dank veränderter atmosphärischer Bedingungen in das Blickfeld der Wissenschaft wanderte. Die Fliegengötter, Sie wissen, die fantastischen Menschenopfer der Inkas. Dort vermute ich die Vorfahren unserer Insekten. Möglicherweise sind mehrere überlebende Völker in unsere Breiten verschlagen worden und hier auf ähnlich schandbare Weise vernichtet worden, wie einst das christliche Abendland jene Indianerkulturen zerstörte. Ah, da ist noch eine große Schuld abzutragen von uns allen. Es ist dies allerdings nicht der einzige Grund, weshalb ich aufgeschlossen gegenüber den Tieren bin. Für den Forscher ist die Entdeckung einer unbekannten Tierspezies ein unerhörter Glücksfall. Na, und dann das Recht der Namensgebung. Fachwissenschaftlich nenne ich sie Phenopteryx fulcensis. Sie sind des Griechischen mächtig, zu Deutsch Erscheinungsflügler, wegen des überraschenden Auftauchens. Der zweite Teil des Namens bringt den Entdecker in Erinnerung. Das ist so üblich. Für populären Gebrauch und wegen der entfernten Verwandtschaft mit den Libellen habe ich den gut deutschen Namen Schillebold wiederbelebt. Er beschreibt Wesen und Äußeres anschaulich, scheint mir. Voilà! Während wir plaudern, hat die Alte stillschweigend vollbracht, wozu unsere Frauen Stunden und Tage brauchen, von dem Geschrei nicht zu reden. An die 30 hübsche, bunte Eier liegen jetzt in der Ritze. Und in 2 Tagen hat die Mutter sie ausgebrütet. Dann krabbeln die Würmchen flink heraus. Jedes auf seinen 8 Gliedmaßen, wachsen binnen 14 Tagen bis zur stattlichen Größe jedes Burschen, der da eben auf ihrem Kragen sitzt. Hier habe ich auch einen. Und über Nacht schlüpft aus dem Kokon der fertige Phenopteryx. So, wie er da sitzt. Wenn Sie sich einmal meiner Lupe bedienen wollen, kommen Sie langsam näher. Er tut Ihnen nichts. Nicht zu nah. Was er jetzt ausgerollt hat, ist der Stachel. Gewiss ein gefährliches Instrument. Nicht wackeln. Neulich hat einer damit ein Pferd auf der Koppel getötet. Das war Notwehr. Genauer gesagt, akuter Nahrungsmangel. Der Phenopteryx ist ein Aasfresser. Und seit er sich dank der günstigen Lebensbedingungen bei uns so stark vermehrt, treten gelegentlich Engpässe in der Versorgung auf, wenn wir keinen Lieferanten bekommen. Den Summton geben sie nur von sich, wenn sie erregt sind oder sich belästigt fühlen. Sonst wird, das haben sie schon gemerkt, mit einer erstaunlichen Geräuschlosigkeit geflogen. Also lassen wir ihn in Frieden. Er ist offenbar verstimmt. Das soll vorkommen. Wie? Sie wollen doch nicht gehen? Angst? Ach, dieser kleine Zwischenfall, ich bitte Sie, nicht der Rede wert. Bleiben Sie getrost sitzen. Es wird Ihnen kein Haar gekrümmt. Ich weiß genau, wie man einen Phenopteryx behandelt. Halten Sie sich an mich. Da. Da, ein junges Weibchen. Ein so hübsches Tier wird Sie versöhnen. Eben bei der Abendtoilette. Ah, wie Sie sich putzen, die kleinen Kokotten, wie? Hut ab vor so viel instinktivem Reinlichkeitssinn. Daran könnte sich manch einer hierzulande ein Beispiel nehmen. Nicht nur die Art wird von jeder fremden Einmischung freigehalten, auch das Äußere ist immer tipptopp. Unermüdlich. Erst die Beine putzen, zwei hinten, zwei vorn, vier in der Mitte, so ist ihr Rhythmus. Dann die Fühler, den Pelz und schließlich werden die Flügel poliert. Ja, ja, eine regelrechte Schönheitspflege. Zweifellos notwendig, um den Schmelz auf diesen glasklaren Schwingen zu erhalten. Schauen Sie doch nur. Strukturen wie eine Landkarte. Ach, wenn man die lesen könnte. Und schon bei den Jüngsten erkennbar. Aber immer verschieden. Sozusagen der Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Das Interessanteste an ihnen sind natürlich die Augen. Einfach faszinierend. Hundertfach fällt die Welt in ihre Facetten. Wie arm sind wir dagegen ausgestattet. Sicher haben Sie unter der Lupe das Feuer bemerkt, das aus den Augen des jungen Phenopteryx Bullen blitzte. Das nenne ich Temperament. Ein älteres Muttertier wie dies schaut freundlicher drein, abgeklärter. Sie ist schon fast zahm. Na, leg dich mal auf den Rücken. Zeig dem Herrn deine sauberen Beinchen. Mit dieser gepolsterten Pinzette lassen sich ältere Tiere ohne zu erschrecken umdrehen. Da. Da können Sie in Ruhe Ihre Extremitäten beobachten. Selbst auf dem Bauch ist der Pelz geschmückt. Dutzende verschiedener Farbmuster. Ja, ja, ja, fotografieren Sie getrost, ich halte Sie so lange fest. Arbeiten Sie in Color? Na, ausgezeichnet, wie meine Frau. Man muss diese Tiere in voller Farbenpracht ins Bild bannen. Vielleicht auch ein Schnappschuss von dem hier auf meinem Revers. Danke. Herr und Hund. Wie viele Porträts gibt es schon von dir und deinen Schoßtieren? Du hast hinter der Tür gestanden, gib es zu. Meine Frau hat sie ein bisschen beobachtet, weil sie ihr vorher entgangen sind. Na, er gefällt dir wohl. Entschuldigen Sie, dass es so lange gedauert hat. Ich hoffe, Sie haben sich nicht zu sehr gelangweilt. Na, so sind die Frauen. Denken, ohne sie stünde die Welt still. Es hat uns keinen Augenblick an Gesprächsstoff gefehlt. Du glaubst, ein Vortrag über deine Fliegen wäre Unterhaltung? Halt, tun Sie nicht wieder den Mund auf. Sie wissen, was passiert. Ich verstehe Sie auch ohne Worte. Lena, was fällt dir ein? Eins von den besten Exemplaren. Wie oft habe ich dir schon untersagt, meine Präparate als Dekoration zu missbrauchen? Auf einem schwarzen Kleid nehmen Sie es mit jedem Schmuck auf. Ich habe meinem Mann vorgeschlagen, mit seinen Fliegen eine Bijouterie aufzumachen. Dann wären sie zu etwas gut. Da hören Sie es. Da spricht der Geist, der die indianischen Kulturen vernichtet hat. Selbst in meinem Haus. Du, ich verbitte mir den Ausdruck Fliegen. Hummeln, meinetwegen. Ich habe nachgewiesen, dass es sich weder um eine Spezies der Hummeln noch der Fliegen handelt. Libellen, Schmetterlinge, Motten, Hornissen, Maikäfer. Nenn sie, wie du willst. Für dich, Schillebolde, immer noch. Du wirst, meine Liebe, jetzt mit unserem Gast auf vernünftige Weise sprechen, bis ich mit den Schauobjekten zurück bin. Du weißt, was du dem Hause schuldig bist. Wenn du mir zutraust, dass ich deine Interessen wahrnehme, ohne den Unterschied von Hummeln und Fliegen zu kennen? Jetzt ist er auf der Treppe. Hören Sie, wir sind in einer schwierigen Situation. Aber trinken Sie erst mal einen Schluck. Also, auf ein langes Leben. Vorsicht. Ich meine, Sie sollen beim Trinken vorsichtig sein. Und überhaupt. Stellen Sie sich vor, Sie hätten vorhin einen von diesen jungen Fliegenkerlen zerbissen. Wir kennen kein Serum. Andererseits bin ich froh, dass sich wieder ein Mensch in unser verrufenes Haus wagt. Dieses tägliche Einerlei, seit die Tiere hier sind. Keine Post, keine Zeitung. Ein Leben wie auf dem Mond. Man wenigstens Radio hören könnte. Der Kasten brummt nur noch. Mein Mann sagt, ihre Flügel hätten die gleiche Wellenlänge wie das Radio. Sie wirken wie ein Störsender, sagt er. Vielleicht macht er die Störung auch selbst, damit ich nicht erfahre, wie man draußen über uns denkt. Er liebt pädagogische Maßnahmen. Ach, die Welt. Mein Mittelmeer. Wie frei war ich. Noch vor 3 Jahren. Wieder so reisen können, ungebunden. Aber das scheint endgültig vorbei zu sein. Mein Besitz in Spanien verkommt. Nach den Bedürfnissen einer Frau fragt keiner. Und mein Professor Schulze, ist das nicht pervers? Statt dass er etwas gegen sie unternimmt, erklärt er sie zu seinem Hobby. Ach, was sage ich? Seine Lebensaufgabe. Ich danke. Ich habe viel Verständnis für die Interessen der Männer, dürfen Sie mir glauben. Aber wenn mir Ihre Lebensaufgabe nachts feucht übers Gesicht kriecht, hört die Einfühlung auf. Die Alten, nicht wahr, die sind noch erträglich. Am meisten fürchte ich die Maden. Boah, ich hätte lieber eine Maus im Bett als dieses klebrige Zeug. Schnegel nennt sie mein Mann und regt sich auf, wenn ich Maden sage. Immer höflich, man weiß ja nicht, ob sie es mal übel nehmen. Er ist der Ansicht, dass sie alles verstehen. Vielleicht sogar göttlichen Ursprungs sind. Etwas derart Unwahrscheinliches habe ich noch nicht gehört. Sie? Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Und meinem Mann von Fortgehen zu reden, ist sinnlos. Er sagt bloß, man muss sich seinem Schicksal stellen. Haben Sie eine Zigarette? Ich rauche selten, nur mal in Gesellschaft. Mein Mann ist dagegen. Danke. Sie lachen, wenn meine Hand zittert, nicht wahr? Ich bin etwas durcheinander. Aber was reden wir von meinen Problemen? Als gäbe es nichts Dringenderes. Entschuldigen Sie meine Nervosität. All die jungen Leute. Und Sie. Sie kommen von draußen. Wollen zurück ins Leben. In Ihren Augen lese ich Offenheit, das Abenteuer. Nichts von dieser versteckten Bosheit der Facettenaugen. Sie sind für mich der Beweis, handgreiflich, dass draußen das Leben weitergeht. Ohne mich. Ich wünschte, Sie könnten mir mehr davon erzählen, als in Ihren Augen steht. Sie sehen mich wie ein Versprechen an. Umsonst fürchte ich. Sie müssten wenigstens ein paar Tage bei uns bleiben. Wir haben ein Gastzimmer auf der anderen Seite des Hauses. Dort ist es kühl, weniger Insekten. Mein Mann will Sie zu seinem Assistenten ernennen. Sie könnten das annehmen. Und ich... Sie sind doch ungebunden. Ich meine, Sie haben Zeit. Sie zucken mit den Achseln. Fürchten Sie sich? Es gibt Schlimmeres. Ich dachte... Naja, Sie müssen wissen, was Sie tun. Gott erhalte Ihnen Ihre Hoffnung. Ich dürfte Ihnen nicht mal Ratschläge geben. Stille! Auf Ihrem Kopf sitzt ein Muttertier. Sie will legen. Nicht hinfassen. Der Vater ist dabei. Dachten Sie, ich helfe Ihnen. Das braucht Ihre erfahrene Hand. So... Komm, was soll denn aus deinen Eiern werden, wenn du sie unserem Gast auf den Kopf legst, der heute noch fortgeht? Siehst du? Bitte sitzen bleiben. Am Blumenkasten ist eine wunderbare dunkle Ritze, da wird niemand deine Kinderchen stören. So. Ach, das ist aber kein Grund zum Aufbrechen. Sie können jetzt nicht gehen, glauben Sie mir. Mein Mann würde Ihnen Schwierigkeiten machen. Sie haben schönes Haar. Es wäre schade drum. Ihre Mutter könnte Italienerin gewesen sein. So schwarz. Eine ständige Verlockung für unsere trächtigen Weibchen. Wenn sie länger blieben, müssten sie eine helle Kappe tragen. Wenigstens tagsüber. Ja, ja, richtig. Sie haben ja keine Zeit. Und in der Tasche, was ist das Schweres? Noch eine Kamera vielleicht? Oder ein Fernrohr? Ich bin schrecklich neugierig, nicht wahr? Doch wohl keine Waffe. Mein Gott, was haben Sie vor? Da kommt er. Um Himmels Willen, keine schnelle Bewegung. Hier. Sammlerfleiß. Alles voll. Und ihr räumt mal den Tisch. Lena, hilf doch. Du siehst, ich habe keine Hand frei. Danke, danke. Sie sollen sich nicht bemühen. Sie sind jetzt noch der Gast. Tja, nun schauen Sie. Erstaunlich, was? Ich habe nicht alles mitgebracht. Nur sozusagen einen Vorgeschmack. Für den umfassenden Überblick werden Sie sich dann in mein Arbeitszimmer bemühen. Gewiss kommt Zeit, kommt Rat. Das also sind an Altersschwäche zugrunde gegangene Schillebolde. Man erkennt sie an dem leicht angegrauten Pelz. Die sind nun wirklich uninteressant. Eins nach dem anderen, nicht wahr? Sag mal, warum rauchst du überhaupt? Von den Alten besitze ich aus verständlichen Gründen die meisten. In dem Kasten sehen Sie einige bei der Geburt verstorbene Muttertiere. Hier, erkennen Sie den Eierknoten in der Legeröhre? Sie müssen die Lupe nehmen. Die häufigste Komplikation mit nachfolgendem Exitus. Ja, eine Geburtshilfe gibt es bei Ihnen praktisch nicht. Ich kann da leider nur gelegentlich helfend eingreifen. Als ob Sie sich nicht genug vermehren. Also meine Frau bringt bis heute kein Verständnis dafür auf, dass unsere Wissenschaft vieles gut zu machen hat. Konsequente Humanität. Bedauerlich, dass unser Gast gehindert ist, dir meine Prinzipien zu bestätigen. Oh, wenn er nur reden könnte. Ich habe einige Eier in unterschiedlichen Entwicklungsstadien hinzugefügt. Aus verschiedenen Gelegen entnommen, selbstverständlich. Die Schnägelsammlung habe ich oben gelassen. Sie können vorläufig genug von ihnen hier ringsum betrachten, in freier Wildbahn gewissermaßen. Da, die Männchen. Wahre Herkulesse. Einer schöner als der andere. 7 Zentimeter der größte. Mit voll ausgerolltem Stachel 8,5. Welch respektgebietende Kraft allein diese Waffe ausdrückt. Sie fragen sich, wie ich an diese Exemplare gekommen bin. Einfach war das nicht. Zuerst sogar unmöglich. Aber seit sie sich so stark vermehrt haben, kommt mir der Umstand zu Hilfe, dass sie gelegentlich Kämpfe untereinander austragen. Meist harmloser Art. Viel zu harmlos. Doch manchmal auf Leben und Tod. Vermutlich irgendwelche Rivalitäten. Für Nahrung konnte ich bisher leidlich sorgen. Ach, tragisch, dass es auch unter ihnen keinen wirklichen Frieden gibt. Anfangs waren sie völlig einig. Als wir noch etwas gegen sie unternommen haben. Psst. Wissen Sie, meine Frau hatte damals seltsame Vorstellungen. Widerstand leisten. Gegen ein paar hundert harmlose Insekten. Nicht nur mich, die völlig unbetroffenen Nachbarn wollte sie einspannen in ihre Kampagne. Voller Vorurteile. Damals hätten wir uns von ihnen befreien können. Du hast Angst gehabt, Insektengift anzuwenden. Schweig doch! So wird das ausgelegt, wenn man sich positiv zu einem neuen Phänomen stellt. Es wissenschaftlich angeht. Ich hätte meiner Frau vielleicht beigepflichtet, wenn die Tiere hässlich oder bösartig wären. Ach, versteh einer die Frauen. Ich will Ihnen noch mein selbst konstruiertes Schaumodell vorführen. Bitte. Nun? Sprachlos? Mit Samt musste ich den Kasten ausschlagen. Maßstab 1:10, bis ins Detail. Völlig zerlegbar. Sie dürfen es herausnehmen. Nein, keine Fotografie. Die Konstruktion ist bis zur Patentierung mein Geheimnis. Vielleicht bleibt er hier. Dann entwickeln wir den Film gemeinsam und du kannst alle Aufnahmen durchsehen. Daran dachte ich allerdings auch schon. Meine Frau ist passionierte Fotografin. Sie hat meine wissenschaftlichen Aufnahmen besorgt. Du kannst ihm unseren Bildband denn vorführen. Ja, vielleicht weiß er einen Verleger. Ja, gern. Und die Dias? In dem Fall wäre ich auch bereit, Ihnen das Hauptstück meiner Sammlung zu zeigen. Noch kein Gast hat es je gesehen. Ich halte es unter Verschluss im Safe. Das Safe wird sonntags pünktlich um 10 Uhr für eine Stunde geöffnet. Es handelt sich um einen der Anführer. Lebend bekommt man sie allenfalls zufällig zu Gesicht. Sie sind meines Wissens jener Leitintelligenz direkt unterstellt. Wenn nicht ein Teil von ihr. Das Angebot werden Sie nicht ausschlagen. Übermorgen ist schon Sonntag. Geh du inzwischen und bereite eine Aufnahme für die Kartei vor. Ist alles fertig. Ich habe mit unserem Gast noch etwas zu besprechen, also bitte. Wenn du meinst. Nicht wahr, meine Dias, interessieren Sie. Sie bleiben. Er wird schon. Mach dir keine Sorgen. Wir haben uns bisher ausschließlich mit der Vergangenheit beschäftigt. Sie können sich denken, dass ich als verantwortungsbewusster Wissenschaftler auch die Frage nach der Zukunft stelle. Man ist es seinem Auftrag schuldig, die Möglichkeiten kommender Entwicklung abzuschätzen und zu beeinflussen. Gerade heute sehe ich unseren Phenopteryx und vor allem seine rapide Vermehrung. Scheint es mir unausbleiblich, dass er den hier gegebenen Raum sprengen, mit anderen Worten, seinen Einflussbereich ausdehnen wird. Ich will Ihnen später von meinen Visionen sprechen. Das Antlitz der Menschheit wird von der Wiederbegegnung mit dieser Tierrasse geprägt sein. Weit mehr als heute vorstellbar. Sie sind ein junger, intelligenter Mann mit einem gesunden Glauben an die Zukunft und die tieferen Werte der Wissenschaft. Dessen bin ich mir bewusst geworden. Jetzt rede ich nur von dem, was unmittelbar bevorsteht. Der Phenopteryx wird schwärmen. Als erstes andere Häuser und Dörfer besetzen. Es gilt, sich dieser Entwicklung zu stellen. Ich brauche aufopferungsbereite Helfer. Wenn ich heute die Lebensgewohnheiten des Phenopteryx erforsche, wird dies morgen den anderen Menschen zugutekommen, die von ihm heimgesucht werden. Gegenwärtig konzentriere ich meine Kräfte darauf, der Leitintelligenz auf die Spur zu kommen, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Sie ermessen die Tragweite. Wenn mir das gelungen sein wird, bin ich sogar in der Lage, auf die Aktionen des ganzen Volkes direkt Einfluss zu nehmen. Faszinierende Aussicht. Ich fühle mich diesem Ziel bereits nahe. Und Sie verstehen, soll das in der Zukunft erreicht werden, müssen in der Gegenwart Opfer gebracht werden. Konkrete Opfer. Von uns allen. Das geht auch Sie an. Ich habe Sie bereits so weit in die Geheimnisse der neuen Welt eindringen lassen, dass ich von Ihnen eine Entscheidung erwarten darf. Ein wirkliches, persönliches Sakrificium. So oder so. Bleiben Sie sitzen. Es ist die Stunde vor der Paarung. Die Männchen sind brünstig. Also bringen Sie sich nicht durch unüberlegte Bewegungen in Gefahr. Was? Was haben Sie denn da? Also, lieber junger Freund, so darf ich Sie doch jetzt nennen. Sie wollen mich doch nicht derart enttäuschen. Ich weiß wirklich nicht. Ach, ich verstehe. Sie sind ein Spaßvogel. Eine schätzenswerte Eigenschaft. Aber stecken Sie das Ding weg. Sie können sich damit nicht im Ernst gegen 10.000 hochgiftige Stachel wehren wollen, die Ihnen völlig freundlich gesonnen sind. Ich betone es noch einmal, niemand wird Ihnen ein Haar krümmen, wenn Sie meine Anordnung befolgen. Lena, bist du soweit? Können wir kommen? Ihr könnt kommen. Sehen Sie, es ist alles bereit zur Besichtigung. Nun wollen wir langsam, ganz kaltblütig, ohne hastige Bewegungen aufstehen. Bitte schön, natürlich nach Ihnen. Ich bitte Sie, ich bin doch hier zu Hause. Und stecken Sie dieses nutzlose Gerät weg. Es könnte den Phenopteryx irritieren. Um diese Stunde verträgt er keine Witze. Vorsicht! Was machen Sie denn? Erstaunlich. Wie vom Blitz getroffen. Ein Jammer. Alles reden umsonst. Mein Gott. Na, was sagst du? Ich hab's kommen gesehen. Tut's dir leid? Er hat es nicht anders gewollt. Ich habe das Menschenmögliche getan. Ich bin auch enttäuscht. Er war zu jung. Spar seine Tränen. Er war eben nicht besser als die anderen. Schließ ihm die Augen. Nimm die Beine. Sie warten. Er muss um das Dach. Lass mich wenigstens den Kopf tragen. Na, meinetwegen. Fertig? Vorwärts, Sie sind völlig ausgehungert. 2, 3, hoch! Dankeschön. Danke, danke. Das wär's eigentlich. Was, das wär's eigentlich? Ich komm mal rein. Ich bring den Auto gleich mit. Kommen Sie bitte schön. Das haben wir so gern, nicht? Das wär's eigentlich. Mensch, mein Zug geht um 13:20 Uhr. Ei. Spieler da. In Hamburg? Oh. Moment, es ist wegen des Schlusses. Mhm. Mir tut's da ein bisschen leid um einiges, was wir vorher angelegt haben. Das ist nämlich mit dem Schluss dann weg. Findet ihr nicht? Hm. Also Wolfgang, jetzt kennen wir uns lange genug. Wenn du meinst, ich habe den Schluss zu wenig differenziert, dann kannst du mir das ohne Umstände sagen. Von mir aus können wir weiter probieren. Nein, das ist ja alles in Ordnung, Strom. Im Spiel liegt's nicht. Na, dann wende ich doch an den Autor. Ich habe den Text nicht gemacht. Schäfer. Wenn du meine Meinung wissen willst, ich habe mich wohlgefühlt in dem Schluss. Der Professor als makabre Parodie eines rücksichtslosen, verblendeten Wissenschaftlers, darum geht's doch vor allem. Sein Triumph ist sowas wie ein abschreckendes Bild wirklicher Vorkommnisse. Ja, dass du zufrieden bist, das kann ich mir vorstellen. Aber was ist mit Lena? Mir geht es gegen den Strich, dass ich am Schluss nur das hilflos resignierende Eheweib spielen soll. Lena verfolgt von Anfang an eigene Interessen. Sie will sich emanzipieren, weil ihr die Eingeschlossenheit unerträglich wird, diese dauernde Bevormundung. Und also das ist in diesem Schluss hier einfach weg. Ja, aber es ist doch verständlich, dass er Angst hat. In der Situation. Ich finde das sehr richtig, was die Leonard eben gesagt hat. Aber ich habe noch andere Bedenken. Aha, und? Ja. Tja. Herr Schäfer, vielleicht sagen Sie mal was jetzt. Ne? Ja, wenn Sie mich fragen, ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz zufrieden. Ja, also auch nicht. Mit mir, Herr Schomberg. Mit meinem Schluss. Aber ich habe hier noch ein paar Blätter mit einem anderen. Aha. Da kommt die Lena, glaube ich, besser zur Geltung. Schön, den hätten Sie uns doch gleich zeigen können. Ich weiß nicht, ob Sie damit zufriedener gewesen wären. Zeigen Sie doch mal her. 3 Seiten. Warum nicht? Schlage vor, wir spielen das einfach durch und sehen dann, ob die zweite Version besser ist als die erste. Tja. Guckt es euch doch mal an. Mhm. Wenn es recht ist, dann geht das schon mal an seine Niere rechts und wir machen die paar Seiten durch. Naja, also ich muss schon sagen, 2 Schlüsse. Naja, aber meinetwegen. Warum denn nicht mal so? Alternativen gibt's doch auch im Leben. Ja, fängst du noch mal da an, wo der Professor in seinem Monolog von dem Fremden unterbrochen wird, wo er sein undefinierbares Dings da vorholt und hast du es schon? Seite 26. Mhm. Dann der Übergang in den neuen Text. Nicht? Also, Kinder, also. Machen wir gleich mal. Ja. Achtung, Band läuft. Was? Was haben Sie denn da? Also, lieber junger Freund, so darf ich Sie doch jetzt nennen. Sie wollen mich doch nicht derart enttäuschen. Ich weiß wirklich nicht. Ach, ich verstehe. Sie sind ein Spaßvogel. Eine schätzenswerte Eigenschaft. Aber stecken Sie das Ding weg. Sie können sich damit nicht im Ernst gegen 10.000 hochgiftige Stachel wehren wollen, die Ihnen völlig freundlich gesonnen sind. Ich betone es noch einmal, niemand wird Ihnen ein Haar krümmen, wenn Sie meine Anordnungen befolgen. Lena, bist du soweit? Können wir kommen? Ihr könnt kommen. Sehen Sie, es ist alles bereit zur Besichtigung. Nun wollen wir langsam, ohne hastige Bewegungen, aufstehen. Bitte schön nach Ihnen. Aber ich bitte Sie, ich bin doch hier zu Hause. Gut, wenn Sie durchaus dem Alter den Vortritt lassen wollen, aber stecken Sie dieses nutzlose Ding weg. Es könnte die Tiere... Ah. Ist etwas passiert? Mein Gott. Aber warum hast du mich im Wirst du jetzt sterben? Lena, ich glaube, ich habe versagt. Irgendein Fehler. Führ du unser Werk zu Ende. Vollende es besser. Der Phenopteryx braucht dich, wenn ich nicht mehr bin. Einer muss es tun. Ja. Es ist aus mit dir. Es ist nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Kein Schulze. Keine Fliegen. Ich bin frei. Frei, endlich frei. Entschuldige, ich glaube, ich zerspringe. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass du das schaffst. Mit ihm bist du fertig geworden. Und mit den Fliegen. Oh, wenn du wüsstest, was ich gelitten habe. All die Opfer. Nicht mehr dran denken. Fort jetzt, ehe sie mit ihm fertig sind. Wohin wollen wir gehen? Hast du schon einen Plan? Nach Spanien? Ach was, er ist tot, erledigt. Der selige Schulze wird das Futter seiner Lieblinge, der schönste Tod für ihn. Nichts nehme ich mit, kein Stück, nichts darf mich an diese Jahre erinnern. Was soll ich mit deiner Jacke? Aufhängen? Wozu das? Hörst du, wir müssen fort. Ich halte es keinen Augenblick länger hier aus. Mein Gott, hast du seine schrecklichen Schaukästen noch nicht genug angesehen? Nein, danke, ich habe keine Ruhe zum Rauchen. Nicht hier. Eine Zigarre zündest du an? Ja. Ich verstehe dich nicht. Du tust gerade so, als wolltest du dich häuslich niederlassen. Tja, das ist allerdings überraschend. Na, jetzt bin ich mit Verlauf unzufrieden. Es war doch ein sehr eindrucksvoller Tod schon. Vielen Dank, Margot. Aber dass dieser mysteriöse Fremde sich hier sozusagen als Nachfolger des Professors entpuppt, so sieht's da aus. Das finde ich eine, na sagen wir doch, zumindest unerfreuliche Perspektive. Entschuldigen Sie, Herr Schöffer. Ja, und die Insekten werden simples Symbol für ein x-beliebiges wissenschaftliches Forschungsobjekt. Genau wie im ersten Schluss. Das ist doch zu wenig. Das schneidet uns alle politischen Assoziationen ab. Also ich finde es nicht unwichtig zu zeigen, dass die Forscher immer bedroht sind, dass die Gegenstände ihrer Forschung sie auffressen wollen, geistig und körperlich. Aber warum versagt Lena jetzt in dem Augenblick, wo ihre Befreiung so greifbar vor ihr liegt? An niemand als an sich selbst denkt sie. Das ist doch direkt unmoralisch. Also menschlich jedenfalls, nach solchen Erfahrungen. Aber wer weiß, vielleicht hat der Autor gar kein Interesse an irgendeiner Moral. Er will nur Wirklichkeit beschreiben. Wenn man den wortlosen Gast als stillen Revolutionär versteht, als Befreier, und alles geht unverändert weiter, nur die Rollen haben gewechselt. Oder wären Sie damit einverstanden, Herr Schöfer, wenn wir Ihr Stück als eine bloß formale Spielerei auffassen? Ich meine, als den Versuch, eine wortlose Person, nicht sichtbare Insekten, aus dem Gespräch von zwei Personen für die Hörer lebendig zu machen. Ja. Dann wäre der erste Schluss allerdings immer noch befriedigender. Darf ich Ihnen als Antwort gestehen, dass ich noch einen dritten Schluss geschrieben habe? Drei Schlüsse. Darf man hören? Kein schlechter Gag. Wer hier dran glauben muss. Na, Lena, natürlich. Drei Schlüsse, drei Leichen. Gut, mir scheint, es ist der moralischste Schluss, weil er keine Moral vorschreibt. Ich will nicht der Vormund des Publikums sein. Wenn es nach mir geht, sollen die Hörer selbst ihre Schlüsse aus dem Schluss ziehen, verstehen Sie? Mhm. Die Wirklichkeit liefert auch keine Moral mit, sondern ruft sie hervor. Das heißt also gar keine Leichen? Das würde ich nicht sagen. Jetzt bin ich aber neugierig. Wollen wir ihn noch ausprobieren? Meinetwegen nehmen wir dann alle drei, damit es sich gelohnt hat. Aber nur, wenn er verspricht, dass es sein letzter ist. Hoch und heilig ist schon. Ach schön, dann gehen wir mal rein. Fangen wir an derselben Stelle an. Ja. Mhm. Ja. Was? Was haben Sie denn da? Also, lieber junger Freund, so darf ich Sie doch jetzt nennen. Sie wollen mich doch nicht derart enttäuschen. Ich weiß wirklich nicht. Ach, ich verstehe. Sie sind ein Spaßvogel. Eine schätzenswerte Eigenschaft. Aber stecken Sie das Ding weg. Sie können sich damit nicht im Ernst gegen 10.000 hochgiftige Stachel wehren wollen, die Ihnen freundlich gesonnen sind. Ich betone es noch einmal, niemand wird Ihnen ein Haar krümmen, wenn Sie meine Anordnungen befolgen. Es ist zu weit, ihr könnt... Mein Gott, was haben Sie vor? Es ist doch Selbstmord. Lass ihn nur, er weiß ja Bescheid. Unser Freund hat den echt englischen Humor. Es hat mir immer imponiert, wenn einer auch in der Gefahr kaltblütig Witze macht. Ein bisschen makaber, wissen Sie. Aber Mut ist eine wichtige Eigenschaft des Forschers. Ohne den wäre ich nicht ausgekommen. Mut und Geistesgegenwart, wie ich immer sage, nicht wahr, Lena? Bitte setzen Sie sich nicht aufs Spiel. Der Schillebold versteht keinen Spaß. Sie haben keine Erfahrung mit seiner Heimtücke. Mein Mann... Also Heimtücke, das ist entschieden zu viel gesagt. Wohlwollend, aber gefährlich. Nicht mehr und nicht weniger. Es liegt ganz bei Ihnen. Tun Sie so meinetwillen, haben Sie doch Vertrauen zu mir und stecken Sie dieses Ding in die Tasche. Er ist ein erwachsener Mensch. Er muss wissen, was er tut. Du sagst, du hast alles vorbereitet zur Besichtigung. Ja. Dann wollen wir jetzt langsam, ohne hastige Bewegungen, hineingehen. Lena, die Dame voran. Ich bleibe lieber noch an der Luft, bis du das Haus gezeigt hast. Es ist so heiß drin. Ich komme nach zur Dia-Vorführung. Meinetwegen. Also, bitteschön nach Ihnen. Aber ich bitte Sie, Sie sind der Gast. Ich bin hier zu Hause. Na gut, wenn Sie darauf bestehen, dem Alter den Vortritt zu lassen. Hören Sie. Ja, ja, ich gehe ja schon. Sie sehen, ich spiele Ihr Spiel mit. Ich habe auch Humor, aber ich warne Sie. Lassen Sie sich nicht zu etwas hinreißen, das Ihnen nachher leid tut. Ich habe Angst. Es ist passiert. Passiert. Ich gehe nicht hinein. Ich habe Angst. Heinrich? Junger Mann? Ende R3. Sie hörten Heimsuchung, ein Hörspiel von Erasmus Schöfer. Es sprachen Hermann Schomberg und Margot Leonhardt. Regie führte Raul Wolfgang Schnell. Es war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1966.